mit. Dadurch kriegte der Gundi die frische Windeln in die falsche Kehle, weil er da drauf geflogen war. Und wie der Uwe den Spinatteller wieder gucken konnte, nicht für guten Beispiel, der Backen gerade am Durchladen war, bekriegt er von die Gundi eine gescheuert, bevor er überhaupt zielen konnte, und ging der Volltreffer auf den Olli. Der Gundi mit der Apfelmuswindel auf den Kleinen los, weil er schon bei war und wollte den Spinat von der Nase ablecken. Und wie das Apfelmus beikam, dann wollte er sich gar nicht mehr abputzen lassen. Ich meine, wie das ausging, also da sind die Aussagen, so ein bisschen gehen die da auseinander. Sie sagt, sie wäre über den Besenstiel gestolpert, hätte Uwe nur aus Versehen hinterm Ohr getroffen. Seine Einstellung dagegen ist der Aufwischeimer. Nee, wenn sie denn nicht immer mit dem Dreckswasser rumstehen ließe, wäre er doch gar nicht auf die Idee gekommen, ihr den da, so, die ganze Brühe, ne? Naja, ich will ja meine eigene Verwandtschaft nicht in alle Öffentlichkeit breittreten. Will auch den Mantel der nächsten Lüge über die Einweggläser hängen, die da in Spülstein vorher noch zum Abkühlen standen. Gundi hat neue Bücher bestellt inzwischen, ist aber noch am Lesen. Und der Uwe müsste die Tage fertig werden mit der Küche renovieren. Wie bloß der kleine Oliver bleibt ein Problemkind. Sieh, ich habe mir die Tage bei uns im Garten hinter der Laube Blaubeerkompott vorgespuckt. Hat nichts geholfen. Das Unglückswurm frisst alles. Und amüsiert sich noch dabei. Ja, ne, ich meine, das darf man die Eltern ja gar nicht so direkt sagen. Aber für mich ist das arme Kind ein angeborener Psychiater. Ehrlich.